Sechster Dialog, Seite 63, Machiavell. Wer hat die Herrscher gemacht? Montesquieu. Es sind die Völker. Machiavell. Es steht aber geschrieben, per me reges regnant. Das heißt wörtlich, Gott macht die Könige. Montesquieu. Das ist eine Übersetzung zum Gebrauche des Herrschers, aber nicht eine der Heiligen Schrift. Gott hat die Souveränität eingesetzt, aber er setzt nicht die Souveräne ein. Seite 56, Montesquieu. Heute stehen die Dinge so, dass die regierende Gewalt nur mehr als Motor der organisierten Kräfte erscheint. Seite 68, Montesquieu. Die Industrie spielt im Leben der modernen Gesellschaft eine so bedeutende Rolle, dass man von deinem Gesichtspunkt aus keine zutreffende Berechnung anstellen kann, wenn man nicht ihren Einfluss in Betracht zieht.